kleine Prinz, den es in deinen Träumen gibt, geht jede Nacht auf die Reise mit dir in ein Land, das ist so schön, dass du in dir das Heimweh spürst nach einer fremden Welt, die es vielleicht nicht gibt. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir und er weint mit dir, und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die ihn sehen. In der Dunkelheit erstrahlt sein Stern für die, die ihn verstehen. Der die heimlichen Tränen zählt, schaut in dein Herz, und es ist wie ein Buch, das er liest. Doch wenn er sieht, dass du ohne ihn glücklich bist, geht er ganz leise fort und wird Erinnerung. Ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir und er weint mit dir, und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die ihn sehen. In der Dunkelheit erstrahlt sein Stern für die, die ihn verstehen. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir.